stillen Waldesrand ein munteres Rehlein stand, ein braver Jägersmann sah es und sprach sodann: Dein junges Leben blüht, wenn das ein Wilddieb sieht, dann gib nur Acht, denn was über Nacht mit dir dann geschieht, das kannst du nicht ahnen, du munteres Rehlein, du, dass so ein Wilddieb dein Herz an dir bricht im Nu. Das kannst du nicht ahnen, drum lasse dich mahnen. Ein Jägersmann vom Rhein will dein Beschützer sein. Zart und gut liegt nun in seinem Blut. Drum, Mägdlein jung und schön, soll es dir nicht so gehen, dann gib nur Acht, sogar über Nacht kann's Unglück geschehen. Das kannst du nicht ahnen, du blutjunges Mägdlein, du, dass so ein Wilddieb dein Herz an dir bricht im Nu. Das kannst du nicht ahnen, drum lasse dich mahnen. Ein Jägersmann vom Rhein will dein Beschützer sein.